Die Kutte bei Elterlein. Einst wanderte ein Pater aus dem Kloster Grünhain zur Kapelle, um seines Amtes zu walten. Doch die Hitze war sehr groß, und so setzte er sich im Walde nieder, um zu verkühlen und auszuruhen. Aber im Niedersetzen stach ihm etwas von hinten so unsanft, dass er von Schmerz laut aufschrie. Er untersuchte daraufhin den Boden und fand einen starken Zacken Silbers, der 3 Zoll lang aus der Erde hervorstand. Um diese Stelle sicher zu bezeichnen, zog er seine Kutte aus und legte sie über den Zacken. Dann eilte er, so schnell ihn seine Beine trugen, nach Grünhain und berichtete dem Abt über seinen Funde. Bald darauf wurde an dieser Stelle ein Bergwerk angelegt, das lange Zeit eine gute Ausbeute gab. Zur Erinnerung an diese Entdeckung der Erze wurde es die Kutte genannt. Die Kutte bei Elterlein.